sagen, nee, jetzt geht's gefährlich. Habt ihr geguckt? Nee, das nicht, aber der kleine Hund ist da rumgerannt im käfigen Auto. Ist hier was zu trinken? Da unten. Ja. Da bei der Tankstelle? Ja. Wir haben ja echt noch nicht weitergemacht mit der Baustelle. Mhm. Ne? Mhm. Vielleicht wäre traurig, dass wir das erstmal abreißen, sondern dann hoffentlich dann vielleicht aber jemand bauen können. Ja. Habe ich das mal auf der Mappe mir angeguckt, das ist auch, da sind die noch am Bauen auf der Mappe. Also müssen das immer im Winter irgendwie fotografiert haben. Was meinst du, Mappe hier noch? Ja, hier. Da, Apore. Apore/maps. Apore.org/maps. Google Maps. Guck mal, siehst du ihn, wie er geht von der Arbeit? Welche? Da. Ein Glasgebäude von rechts nebenan. Ja. Was ist eigentlich ein Sound? Von gestern, wo wir runtergelaufen sind. Treppenhaus. Wurde gestern mein Pool gefunden. Was ist das? Das ist die Nachricht. Guck mal, die Möwe. Hoch. Windig? Fand ich schon. Okay, nicht so nicht. Jetzt komm, jetzt müssen wir den Ball. Jetzt. Hier. Ah. Da bin ich reingekommen, ne? Jetzt geht's. Mittwoch, der 11. Juli. Okay, in der Wendenstraße. 5. Stock bei Ball zu Hause. Und jetzt raus die Taste drücken, oder was? Also nicht. Okay. heißt Rinus nochmal mit